zu mir. Puppe, lass das Denken rein. Du hast gut reden, du kamst vielleicht schon klug zur Welt. Du lässt nichts aus, du kennst dich aus und sieh mal einer an. Ja, du gönnst dir grad nur eine kurze Pause. Doch die Katze lässt das Mausen nicht. Nein, die Katze lässt das Mausen nicht. Nein, die Katze lässt das Mausen nicht. Nein, die Katze lässt das Mausen nicht. Nein, der Kopf lässt seine Flausen nicht. Und das Herz, das lässt das Fühlen nicht sein. Sein, sei, ja, ich.